centum nonaginta septem. Poscre. Poscre. Poscu. Poposci. Forden. De poscre. Ex poscre. Dringend fordern, verlangen. Reposcre. Zurückfordern. Postulare. Fordern, verlangen. To postulate. Postulatio, postulationis, feminin, die Forderungen. Flagitare, fordern, ungestüm, dringend. Exigere, exigo, exigi, exactum. Eintreiben, fordern, mit behördlichem Rechtsanspruch. Exigent. Finish.